weiß nicht mehr aus noch ein. Ich fühle mich recht mitten in Dantes Wildnis. Ein Glück, dass der brave Kapitän mein Haus bewacht. Die beiden anderen ließen mich im Stich. Wo? Das weiß der Himmel. Dieses Bergamo ist auch zu groß. Es hat den Anschein, als ob Frieden wieder herrschte. Ich habe mich nur zur Vesper begeben, komme so bald als möglich zurück, deine Annunziata. Das ist mir völlig unbegreiflich. Das ist mir völlig. Beim Galeotto war ich stehen geblieben. Lange kann sie nicht bleiben. Es ist der fünfte Gesang hier. Galeotto fuori libro e chi la scrisse? Thank you.